Deutschlandfunk, Lied- und Folkgeschichten. Wie die Lieder auf mich zukommen, folgt keinen Regeln. Sie sind da nicht sehr nett zu mir und helfen mir und geben mir immer erst den Text und kommen dann mit der Musik hinterher. Ich könnte es bei jedem Lied anders beschreiben. Josephine hat ein besonderes Verhältnis zu seinen Liedern. Es kommt vor, dass sie ihm sogar Befehle erteilen. Mach jetzt was mit mir, sagen sie. Und dann ist er eventuell für seine Umwelt eine Weile schwer erträglich, weil bis zur Fertigstellung nichts wichtiger ist als das Lied. Ich höre ein Lied, das mir gefällt, wo jemand leise was erzählt, das er erlebt zu haben scheint, weil er das, was er singt, auch meint. Auf einer kleinen Melodie wird daraus pure Poesie und sofort bin ich ganz dabei. Mein Respekt, Herr May. Es gab auch schon die absurdesten Fälle, in denen ich tatsächlich aufgewacht bin und hatte im letzten Moment vorm Aufwachen in einer ansonsten absurden Geschichte davon geträumt, wie ich ein Lied vorgetragen habe. Dann sagt immer diese kleine Stimme, ach, das fällt dir später schon noch ein, schlaf noch ein bisschen. Aber Gott sei Dank gibt es eine andere Stimme, die sagt, nein, steh auf und schreibe es auf, es wird sonst wieder weg sein, du wirst dich nicht erinnern. Und ich bin aufgestanden, habe es geschrieben und innerhalb eines Prozesses von 15 Minuten war ein Lied da, das eigentlich in einem Traum sich eröffnet hatte. Lied- und Folkgeschichten. Heute schnörkellos ehrlich. Der Liedermacher Josephine. Am Mikrofon ist Michael Frank. Er hat uns in Bescheidenheit und über ziemlich lange Zeit aus seiner Lebenswelt erzählt, was glücklich macht und was uns quält, wie unsere Liebe aufrecht hält, was aus Verzweiflung fast zerfällt. So ging's zumindest mir dabei. Mein Respekt, Herr May. Musik macht glücklich, Worte frei. Mein Respekt. Natürlich ist der Begriff Liedermacher etabliert und trotzdem war für mich das Gefühl, ich mache diese Lieder, nicht wirklich da. Ich hatte eher das Gefühl, diese Lieder zu finden, da wo sie vielleicht eigentlich schon sind. Darum ist es weniger der Liederfinder als mehr der Liederfinder gewesen. Ich fand irgendwann, als ich da länger drüber nachgedacht habe, einen Satz von Roland Schimmelpfennig sehr gut, der gesagt hat, ein Künstler ist jemand, der etwas sucht, das es, bevor er es gefunden hat, gar nicht gibt. Das hat es für mich sehr gut getroffen. Diese Lieder sind für mich ein Faszinosum. Und natürlich ist, wie gesagt, der Begriff des Liedermachers der etablierte Begriff. Aber dieses Machen eines Liedes, dieses Empfinden hatte ich nie. Josephine wurde 1973 in Regensburg geboren. Sein Vater war Musiker, Musiklehrer, Chor- und Orchesterleiter. Zu Hause wurde viel gemeinsam Musik gemacht. Als er im Stimmbruch war und nicht mehr im Chor seines Vaters mitsang, lernte er Bratsche und Pauke spielen. Geige und Klavier spielte er außerdem. Aber am wichtigsten blieb für ihn dennoch der Gesang. Aus Vernunftgründen begann er nach der Schulzeit in Passau Kulturwirtschaft zu studieren. Parallel dazu gönnte er sich ein privates Gesangsstudium. Er gab Liederabende mit klassischer Musik und wurde für kleinere Rollen als Opernsänger engagiert, zum Beispiel am Opernhaus in Passau. Dort sang der Bariton unter anderem den Papageno in Mozarts Zauberflöte. Von seiner klassischen Gesangsausbildung profitiert er noch heute, sagt Hien. Er lernte nicht nur, besser zu singen, sondern auch, sich auf einer Bühne zu präsentieren. Nach dem Studium arbeitete er eine Zeit lang bei einem Konzertveranstalter und organisierte die Sommerkonzerte eines großen Automobilkonzerns. Die Anforderungen des Berufs führten aber bald dazu, dass er sich nicht mehr so intensiv auf seine Auftritte als Sänger vorbereiten konnte. Er glaubte seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr zu genügen und verlor lange Jahre den Drang, selber Musik zu machen. Bis ihm eine Gitarre in die Hände fiel. Wenn er seinen Gesang heute auf der Gitarre begleitet, ist man überrascht. Hien spielt noch gar nicht so lange, beherrscht aber filigranes, klassisches Fingerpicking. Erst tatsächlich vor 3-4 Jahren, eigentlich viel zu spät, würde man sagen, war die erste Gitarre in meinen Händen und ich hielt damals für mich dieses Stück Holz mit Saiten bespannt in den Armen und ich konnte wirklich keinen Akkord spielen. Ich musste mich damit befassen, wie heißen diese Saiten, blickte die Gitarre an und ich schrieb ein Lied. Dieses Lied entstand in meinem Kopf. Ich konnte es nicht spielen, ich konnte keinen Akkord greifen, aber ich wusste, wie es klingen soll und habe mich entlang dieser Klangvorstellung auf der Gitarre dahin gebracht, dieses Lied spielen zu können. Währenddessen schrieb ich allerdings schon das zweite Lied, das ich wieder nicht spielen konnte. Das heißt, ich habe meinen Liedern auf der Gitarre hinterhergearbeitet und so Gitarre spielen gelernt. Wirst du bei mir sein, wenn sie eifern, wenn sie hetzen? Und wirst du bei mir sein, auch wenn dann viele auf sie hören? Wirst du bei mir sein, wenn sie die Menschlichkeit verletzen? Und wirst du bei mir sein und mir helfen, sie zu stören? Ich wünschte so sehr, ich bräuchte dich nicht und alles wäre gut. Und keiner tät dem anderen, was er nicht will, dass man ihm tut. Doch steigen aus dem Dunkel wieder Angst und Hass und Wut. Dann sei bei mir, dann sei bei mir, sei bei mir, mein Mut. Wirst du bei mir sein, wenn die, die selbst nicht träumen können, alles tun, um anderen ihre Träume zu zerstören? Wenn sie selbst den Ärmsten die Zuflucht nicht mehr gönnen, kein Mitleid spüren, ihr Herz nicht mehr schlagen hören? Ich wünsch so sehr, ich bräuchte dich nicht, und alle wären frei von dem, was ihnen Angst macht und sich formt zu ihrem Schrei. Und doch säen sie den Wind, schüren fürchterliche Glut. Oh, sei bei mir, dann sei bei mir, sei bei mir, mein Mut. Denn was uns alle eint, ist, dass uns unsere Träume leiten. Und was ein Mensch dem anderen gibt, ist das, was er zum Träumen braucht, gute Zeiten und ein Herz, das ihn liebt. Oh, ich wünscht so sehr, ich bräuchte dich nicht und alles wäre gut. Und keiner tät dem anderen, was er nicht will, dass man ihm tut. Doch steigen aus dem Dunkel wieder Angst und Hass und Wut. Dann sei bei mir, dann sei bei mir. Bei mir, mein Mut. Was sich im ersten Moment wie ein intimes Liebeslied anhört, ist tatsächlich als Reaktion auf ein politisches Ereignis in Österreich entstanden. Beim ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl am 24. April 2016 qualifizierten sich zwei Kandidaten für die Stichwahl. Alexander van der Bellen und Norbert Hofer von der FPÖ. Es war klar, es würde in eine Stichwahl gehen, aber Hofer lag vorne und es trafen die Glückwünsche der Rechten aus ganz Europa, ein Marine Le Pen hat gratuliert und so weiter. Und ich verbrachte eine sehr schlechte Nacht. Und am nächsten Morgen war das Lied da. Es war in Text und Musik fertig und da. Ich habe später oft gesagt, wer hat dieses Lied geschrieben, weil mir der Prozess gar nicht sehr bewusst war. So entstand Sei bei mir aus einer Sorge. Herr Hofer ist mir vor allem durch seinen Spruch in Erinnerung geblieben, wenn wir einmal dran sind, dann werden sie sich wundern, was alles geht. Und ich habe mich gefragt, ja, wenn das passiert, wo stehst du dann? Wie mutig wirst du dann sein? Nur einen Monat nach dem ersten Wahlgang veröffentlichte der Liedermacher Sei bei mir als YouTube-Video. Im Februar 2019 erschien der Song erneut auf seinem Debütalbum Mit dir. Es stellt seine Lieder in verschiedener Gestalt vor. Mal konzentriert sich Hien nur auf seine weiche Stimme und sein Gitarrenspiel, mal sind kammermusikalische Arrangements mit Streich- und Blasinstrumenten zu hören. Die Suche nach einem Arrangeur verlief dabei zunächst frustrierend. Oft fehlte es bei den Profis an der Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen und unvoreingenommen auf die Lieder einzulassen. Ein glücklicher Zufall brachte ihn aber mit dem Berliner Multiinstrumentalisten und Produzenten Jojo Röhm zusammen. Er hat über die Jahre Kontakte zu vielen exzellenten Studiomusikerinnen und Musikern geknüpft. So war es möglich, dass auch seltener zu hörende Instrumente wie Fagott, Oboe und Bassklarinette Hiens Lieder bereichern. Jojo Röhm hat diverse Filmmusiken komponiert und unter anderem mit Katharina Frank von den Rainbirds, Jasmin Tabatabai und immer wieder mit Ben Becker zusammengearbeitet. So wie es anfing, dass er diese Offenheit zum Hören hatte, so ging es dann auch weiter, dass er die Offenheit hatte, im Arrangement jedem Lied wirklich das richtige Gewand zu geben. Unser allererstes Zusammentreffen war wunderbar, denn wir waren uns bei ungefähr einem Drittel der Lieder mit den Ideen, welches Arrangement bräuchte es nun, einig. Bei etwa einem Drittel grinste Jojo bei meinem Vorschlag und verwarf seinen. Und beim restlichen Drittel lachte ich bei seinem und war bereit, meinen fahren zu lassen. Eine, finde ich, wunderbare Mischung, aus der dann für mich Arrangements entstanden sind, die ich mit großer Begeisterung höre und die immer dazu geführt haben, dass für mich das Gefühl war, die Lieder sind dadurch einfach in dem Sinne, in dem ich sie entwickelt habe, noch reicher geworden. Ich hab dich lieb und ich sag dir das viel zu oft, was ich dir schenk. Meinst du, das käme oft recht unverhofft? Ich koch Kaffee, der dir nicht schmeckt, aber egal, jeder pfuscht doch mal. Doch du weißt, wenn es ernst wird, lass ich dich nicht allein. Besorg dir Taschentücher, Musik und Sonnenschein. Nur eins, das werde ich nie. Ein Elitepartner sein. Knut hat Marie einen neuen Schal geschenkt bei Kerzenschein. Und ihn damit gleich angesenkt, auch nicht so schlimm, war sowieso der falsche Schal, jeder pfuscht einmal. Knut denkt sich mit der Mode, das lass ich lieber sein, und packt beim nächsten Mal ein schickes Bügeleisen ein, auch Knut wird leider nie ein Elitepartner sein. Du bist allein und hast das auch schon oft verflucht. Für dich steht fest, es hilft auch nichts mehr, wenn man sucht. Gott machte dich, denkst du, zu klein, zu dick, zu schmal. Jeder pfuscht einmal. Doch siehst du offene Türen, dann geh doch einfach rein. Denn was dahinter wartet, wird schon so schlimm nicht sein. Nur eins, das musst du nie. Ein Elitepartner sein. Denn auch mit dem schönsten Po bleibst du ein Single mit Niveau. Und den perfekten Waschbrettbauch haben hundert andere auch. Doch nur durch tägliches Verstehen wird Unperfektheit schön. Josephine ist ein wortsensibler Mensch, der beim Interview nach jeder Frage 2-3 Sekunden lang schweigt und dann fokussiert und druckreif antwortet. Beim Schreiben seiner Lieder gelingen ihm immer wieder Zeilen, die man sich gerne als Sinnspruch auf den Schreibtisch stellen, an den Spiegel heften oder an die Bürotür kleben würde, so wie die vom Ende des Liedes über Elitepartner und die alltägliche Unvollkommenheit. Doch nur aus täglichem Verstehen wird unsere Unperfektheit schön. Dieses Lied ist auch sonst bemerkenswert. Hin verschleppt das Tempo und zieht es wieder an. So etwas kommt in populärer Musik kaum noch vor. Die Studioarbeit litt eigentlich unter oder, wenn man so will, profitierte von meiner großen Naivität. Es war meine erste Studioproduktion in diesem Genre. Und ich dachte, das macht man eben so. Man geht dahin und spielt und man verschleppt auch mal das Tempo und dann zieht man wieder an. Dann erklärten mir die Studiomusiker, naja, der Klick, der ganz streng das Tempo durchzieht, der wäre Ihnen jetzt eigentlich schon lieber und würde das Ganze etwas praktischer machen. Und es zog sich dann durch die ganze Produktion, dass es eine große Herausforderung für alle Musiker war. Und ich bin Ihnen heute noch unglaublich dankbar, dass Sie den Weg dann mitgegangen sind und sich reingebissen haben und versucht haben nachzuvollziehen, was hat sich denn der Hin da dabei gedacht. Naja, dann versuchen wir es eben. Unsere Mutter war so freundlich, nahm uns vom ersten Tag an zärtlich bei der Hand. Sie brachte uns zum Staunen, zum Lachen, führte uns ins Leben, dieses große Zauberland. Sie erzählte uns Geschichten, sang uns Lieder und wir lauschten voller Lust. Wir liebten sie mit unseren Kinderherzen, bis irgendwann mitten im August. Dann schlugen wir sie und nahmen uns ihr Haus, drückten ihr den Hals zu, rissen ihr die Haare aus. Als sie am Boden lag, haben wir noch ungeniert das, was ihr gehört, auf unser Konto transferiert. Das alles taten wir und wir wussten doch genau, wie sehr sie daran leidet, die gute alte Frau, und hielten uns dabei auch noch für schlau. Unsere Mutter war so freundlich, zog uns groß, vergab uns unsere Alberei. Sie deckte den Tisch und pflegte uns gesund, ließ uns mit unseren Sorgen und Nöten nicht allein. Einen Rat gab sie fürs Leben: gib, was du kannst und nimm nur, was du musst. Doch wir wollten mehr, weil uns genug nicht reichte. Irgendwann mitten im August. Und so schlugen wir sie und nahmen uns ihr Haus, zerrissen ihr Gewand, räumten die Vorratskammer aus. Sie konnte sich nicht wehren und musste hilflos sehen, dass wir voll Gier und Selbstsucht noch über Leichen gehen. Das alles taten wir und wir wussten doch genau, wie sehr sie daran leide, die gute alte Frau, und hielten uns dabei auch noch für schlau. Josephines Geschichte vom undankbaren, habgierigen und grausamen Umgang der Kinder mit der eigenen Mutter verstört. Zunächst denkt man, es handele sich um eine besonders zugespitzte Variation von Berichten über die Vernachlässigung alter Menschen in einer reichen Gesellschaft. Der Titel des Liedes mitten im August zielt aber auf den sogenannten Weltüberlastungstag. den Tag im Jahr, an dem die natürlichen Ressourcen des Planeten Erde erschöpft sind. Alles, was danach noch aus der Erde herausgeholt wird, ist Raubbau, der den Planeten zerstört und das Überleben kommender Generationen gefährdet. Zur Zeit der Entstehung dieses Liedes lag der Weltüberlastungstag Mitte August. Wenn der Trend nicht gestoppt wird, wird der Termin bald im Juli sein. Als der Liedermacher das erste Mal von dem Konzept des Weltüberlastungstags hörte, war der Schock so groß, dass ihn dieses Lied, wie er sagt, überfiel. Ich habe danach die Erfahrung gemacht, dass es eines der Lieder ist, die die stärksten Reaktionen im Publikum hervorrufen. Auch dorthin gehend, dass Leute zu mir sagen, das singst du aber doch bitte in Zukunft nicht mehr. Im Übrigen auch meine eigene Mutter, die Einleitung, in der es um eine Mutter geht, gehört hat, konnte den Schwenk, dass man die andere Mutter, nämlich den Planeten Erde, zerstört, beim Hören kaum ertragen. Und ich muss sogar selbst zugeben, dass es das Lied ist, das mir auf der Bühne die meiste Kraft raubt, die meiste Energie raubt. Ich immer sehr überlegen muss, wo im Programm stelle ich es hin, damit mir nachher nicht die Kraft fehlt, weiterzusingen. Es ist für mich selbst eines der schwierigsten Lieder im Vortrag. Aus Mädchen und Junge wird wieder Frau und Mann. Sie würde für sie sorgen, wenn sie es noch kann. Wenn sie noch kann. Der Aphorismus Kunst kommt von Können hat interessante Veränderungen erfahren. Arnold Schönbergs Ausspruch Kunst kommt von Müssen benennt zum Beispiel ein dringendes Ausdrucksbedürfnis als Motiv. Die Formulierung Kunst kommt von Künden wird mehreren Urhebern zugeschrieben. Den Satz Kunst kommt von Künden kann ich insofern nachvollziehen, als der Weg hin zum Liedermacher auch geprägt war von dem Wunsch, eine Stimme zu haben, sich am Diskurs beteiligen zu können, gerade als politischer Liedermacher. Und an der Stelle tatsächlich Konstantin Wecker für mich auch ein Vorbild ist, der sowohl als Künstler als auch als Person immer erkennbar war für das, was er sagen will, für seine Meinung und wofür er steht. In seinem kurzen Text »Bin ich Liedermacher« nennt der 45-jährige Wahlmünchner neben Wecker auch Hannes Wader und Reinhard May als Musiker, die ihn besonders beeindruckt haben. Gerne wurden die, sag jetzt mal, älteren Liedermacher ein bisschen dafür kritisiert, dass sie auch mit erhobenem Zeigefinger agieren. Ich habe die Kritik nie ganz nachvollziehen können, denn ich dachte mir immer, was ist ein erhobener Zeigefinger? Es ist im Endeffekt, dass jemand Haltung zeigt. Und ich finde, dass wir das gerade in der heutigen Zeit sehr deutlich brauchen. Haltung, die nicht beleidigend ist, die niemanden allzu sehr kritisiert und ihm unmittelbare Vorwürfe macht, aber Haltung, die durch ihre Erkennbarkeit eine offene Auseinandersetzung ermöglicht. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Haltung hat Hien auch gezeigt, bevor er sein Talent als Liedermacher entdeckte. Er hatte schon als Spielzeugverkäufer, Opernsänger, Konzert- und Eventmanager, Tennistrainer, Marketingleiter und Koordinator für Altenheimumzüge gearbeitet. Im letzten Unternehmen ärgerte er sich über schwerwiegende Missstände. Es brauchte schon einigen Mut, diese nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern offen anzuprangern. Josephine hatte ihn. Bei einem Betriebsfest griff er zur Gitarre und kritisierte das Management mit einem eigens getexteten Lied, seinem ersten selbstgeschriebenen Lied überhaupt. Es heißt »Schwarzes Gefieder« und beruht auf dem Sprichwort »Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Der gut dotierte Job war weg.« Ich glaube, es ist weiter verbreitet, als man denkt, dass natürlich in Unternehmen vieles nicht in Ordnung ist. Es gehört auch meistens gerade zum System, dass Missstände nicht nach draußen dringen, nicht bekannt werden. Und dann ist es die Rolle des, heute nennt man es den Whistleblower, so etwas anzusprechen und meistens wird es ihm erfahrungsgemäß auch nicht gedankt. Das war eben auch in meiner Situation so. Ich sah Situationen, sah Dinge in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, mit denen ich nicht mitgehen konnte und ich dachte, es wäre nötig, sie anzusprechen. Und vielleicht in einer gewissen Naivität dachte ich, es würde sicherlich übergeordnete Stellen geben, die am Aufdecken dieser Missstände ja Interesse hätten. Dorthin habe ich mich gewandt und musste feststellen, dort sitzen dieselben Leute und man kennt sich auf gewissen Ebenen und man tut sich dort einfach auch nicht weh. Und dann kann der kleine Whistleblower und Nestbeschmutzer kommen und er kann auch gute Gründe haben, aber man möchte es eigentlich nicht hören. Die Kollegin war stets freundlich, die Kollegin war stets fair, kompetent, vom Team geschätzt und alle gönnten es ihr sehr. Sie war längst für die Besetzung dieses Postens vorgesehen. Doch es kriegte ihn ein anderer. Nur wie konnte das geschehen? Der hat doch noch nichts geleistet, keine Qualifikation. Nur der Chef und er, die kannten sich, hört man von früher schon. Beide sind aus gutem Hause, eigentlich ein wenig bieder. Doch sie haben eins gemeinsam: schwarzes Gefieder. Krähen klettern schnell nach oben, achten gut auf ihren Platz. Was sie in den Schnabel kriegen, hüten sie wie einen Schatz. Krähen hacken, kacken, schubsen, sind schnell Herren in manchem Haus. Und vor allem hackt eine Krähe einer anderen kein Auge aus. Niemals ein Auge aus. Niemals. Dieses Land braucht einen Wechsel, sprach ein Kanzlerkandidat. Die Regierung begeht am Bürger doch abscheulichen Verrat. Daher fordern wir den Rücktritt, setzen alles anders um. Politik nur für die Menschen, denn die Menschen sind nicht dumm. Leider zwang das Wahlergebnis, sie in ein Bündnis einzugehen. Da sind Kompromisse nötig, muss der Wähler schon verstehen. Man versteht sich plötzlich prächtig und wir begreifen wieder, wir hatten nur die Auswahl aus schwarzem Gefieder. Krähen klettern schnell nach oben, achten gut auf ihren Platz. Was sie in den Schnabel kriegen, hüten sie wie einen Schatz. Krähen hacken, kacken, schubsen, sind schnell Herren in manchem Haus. Und vor allem hackt eine Krähe einer anderen kein Auge aus. Niemals ein Auge aus. Niemals. Im Schwarm geflogen, doch allmählich wirst du schwach. Du begehst die ersten Fehler und die anderen werden wach. So bist du für sie nicht brauchbar und nichts hassen sie so sehr. Hüte deine Augen, denn die Regel gilt nicht mehr. Wenn die anderen von dir lassen, ist dein Gefieder rot. Du bist keine Krähe mehr, du bist tot. Niemals. Niemals. Denn vor allem hackt eine Krähe einer anderen niemals nur ein Auge aus. Und so habe ich eines Tages angeboten, in meiner Firma beim firmeneigenen Sommerfest doch eine musikalische Einlage vor der Nachspeise darbringen zu können. Das wurde mir erlaubt und ich sang genau dieses Lied. das allein empfand man als solchen Affront, dass tatsächlich Anwälte eingeschaltet wurden und man versucht hat, mit Unterlassungserklärungen und Abmahnungen mir beizukommen. Das Wunderbare ist, man sollte sich nie hinstellen und sprechen, wenn man Missstände anprangern will. Man sollte sich immer hinstellen und sie singen. Denn auf einmal, das werden einem Anwälte bestätigen, trägt einen die Kunstfreiheit unglaublich weit und man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und das war der Grund, warum ich letztendlich das Unternehmen mit einer glücklichen Abfindung verlassen habe. Glücklich sage ich deswegen, denn aus dieser Abfindung wurde schlicht und ergreifend das vorliegende Album. Die Finanzierung seines Debütalbums brauchte die Abfindung auf. Regelmäßige Konzerteinnahmen gab es vor der CD-Veröffentlichung nicht, deshalb übernahm Hien Nebenjobs. Im Wesentlichen konnte er sich aber als Hausmann auf das Anschieben seiner Musikerkarriere konzentrieren. Er hat das Glück, einen Partner zur Seite zu haben, der ihm das ermöglichte. Und ohne seinen Ehemann hätte er auch nicht die Kraft gehabt, diesen Weg zu gehen, sagt Hien. Ihm widmete der Liedermacher sein Debütalbum. Es heißt, wie das abschließende Lied der Platte, Mit dir. Veröffentlicht hat sie Konstantin Wecker auf seinem Label Sturm und Klang im Februar 2019. Von Konstantin Wecker stammt der Satz, meine Lieder sind oft klüger als ich. Mir ist auch schon passiert, dass ich Lieder geschrieben habe und im ersten Moment dachte, was ist das? Ich verstehe eigentlich den Text nicht und ich habe auch das Gefühl, es hat mit mir nichts zu tun. Gleichzeitig ist einem bewusst, dass das sehr seltsam wäre, wenn es wirklich so wäre. Und trotzdem fragt man sich im ersten Moment, was will dieser Text aussagen? Was habe ich mir dabei gedacht? Und manchmal lässt man genau deswegen, weil man keinen Bezug dazu findet, dieses Lied einfach erst einmal liegen, um dann Wochen, Monate, wie auch immer, später festzustellen, du gute Güte, das hast du damals schon geschrieben, auch wenn du es jetzt erst verstehst. So ein Lied ist Der Adler, der ein Huhn war. Es geht auf eine Fabel aus Ghana zurück und handelt von erzwungener Anpassung und dem Erkennen der eigenen Fähigkeiten. Ich dachte tatsächlich beim Adler, der ein Huhn war, ein bisschen, dass ich eine schöne Fabel nacherzähle und die natürlich Interpretationsmöglichkeiten bietet, aber das Publikum sehr oft auch einfach durch die Geschichte an sich fasziniert. Wann fliegt der Adler? Da sind die Leute oft sehr dabei. Ein Bauer fand einen jungen Adler und brachte ihn mit zu sich nach Haus, setzte ihn dort zu seinen Hühnern in den Unterstand und mit der Zeit wurde ein Huhn daraus. Jahre später kam ein kluger Mann vorbei und fiel vor Schreck beinahe aus seinen Schuhen. Er rief, Bauer, du hast da einen Adler auf dem Hof, doch der sagte nur, nein, nein, das ist ein Huhn. Der Mann bat, überlass mir diesen Vogel, ich will ihm zeigen, dass er der Herr der Lüfte ist. Und der Bauer ließ es zu, denn er war sicher, sein Adler war ein Huhn, das nichts vermisst. Der Adler war das zweite Lied, das ich bei diesem berühmten Sommerfest meiner Firma gesungen habe, wo am Ende meine Kündigung im Raum stand. Ich wusste allerdings bis zuletzt nicht, ob ich es tun soll. Soll ich wirklich auftreten? Soll ich singen? Und meine Kollegen kamen zu diesem Sommerfest und stürzten sich auf das Buffet und ich saß da in Ängsten, ob ich das nun tun soll, ob ich mich von allen anderen so wegbewegen soll, indem ich da auftrete und singe. Und auf einmal ging mir durch den Kopf, der Adler sah die Hühner, wie sie pickten auf dem Hof. Er zitterte und fühlte sich allein. Und ich ging den Text meines Liedes durch und stellte fest, er beschreibt diese Situation, in der ich mich jetzt befinde, in die ich mich am Ende dieses Prozesses gebracht hatte. Und mir wurde klar, ich habe das alles schon geschrieben. Er schlief kaum und früh am nächsten Morgen fuhr er weit und hoch den Berg hinauf. Der Wind fuhr dem Vogel durch die Federn und der Mann rief, nun Adler, schwing dich auf. König der Vögel, zeig dein Adlerherz, herrsche der Lüfte flieg, flieg, flieg, flieg, himmelwärts. Die Sonne ging auf und tauchte alle Zinnen mit ihren Strahlen in rote Glut. Der Adler vergaß das Picken und das Scharren, ahnte tief in sich Stolz und Mut. Die Sonne strahlte nun in seinen Augen, er hob die gewaltigen Flügel Stück für Stück und schwang sich auf mit dem Schrei eines Adlers. Flog hoch und höher und kehrte nie zurück. Flog hoch und höher und kehrte nie zurück. Er schwang sich auf mit dem Schrei eines Adlers und kehrte nie zurück. Josef Hien hat sein Debütalbum 2017 aufgenommen. Seither hat er schon wieder so viele neue Lieder geschrieben, dass er genug für seine zweite Platte zusammen hat. Aber zunächst wird er sich auf die bevorstehenden Konzerte konzentrieren. Vieles ist an dem Musiker und Textdichter bemerkenswert. Seine unaufgesetzte Bescheidenheit, seine weiche Baritonstimme, die Texte mit ihrer Mischung aus Alltagsbeobachtungen und letzten Fragen, die Klangvielfalt zwischen Klavierballade und Blasmusik. Und nicht zuletzt seine klare Haltung in gesellschaftspolitischen Fragen und seine Bereitschaft zum Dialog und zum Erkunden der Beweggründe von Menschen, deren politische Einstellung man eventuell nicht teilt. In seinem hellsichtigen Text »Bin ich Liedermacher« hat der Musiker geschrieben: »Ein gutes Lied grenzt nicht aus. Ein gutes Lied denkt nach und macht das Angebot, mitzudenken.« Hien hat dieses Credo beim Interview im Januar 2019 noch etwas erläutert. Es ist manchmal erstaunlich, was an Interpretationen in diese Lieder hinein empfunden wird. Und es ist auch sehr schön, dass da jeder seinen eigenen Weg dazu finden kann. Und dann zeigt sich, dass man etwas geschaffen hat, was viele Leute miteinander verbinden kann, weil es zu einer Diskussion führen kann. Und wenn das im politischen Sinne auch wäre, dann umso wertvoller, denn dann auf einmal sagt man: Ich habe es so verstanden, aber ich sehe es eigentlich anders. Und das führt dazu, dass man ins Gespräch kommt, im Gespräch bleibt und sich zu einem Thema anders auseinandersetzt. Ich finde, ein Kennzeichen unserer Tage ist gerade, dass viele das Gefühl haben, es gäbe politische Richtungen, die gar nicht mehr zueinander finden können. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass gerade die Liedermacher eigentlich diese Möglichkeit hätten, dass sie etwas singen können, was so universell und so offen in seiner Aussage ist, dass jeder darüber nachdenken kann und dadurch wieder ein bisschen ein Weg zueinander möglich ist. Mit dem Titelsong von Josef Hiens Debütalbum »Mit dir« endet diese Ausgabe der Lied- und Folkgeschichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Frank. Heute sitz ich alleine hier, es ist 21:45. Du hast ein spätes Meeting und ich wollt was trinken gehen. Die Bedienung, die uns lange kennt, hat gleich nach dir gefragt. Alles gut, ist nix passiert, hab ich gesagt. Und doch fühlt es sich hier ohne dich nicht wirklich richtig an. Sonst red ich die ganze Zeit, jetzt bin ich still. Und es greifen mich Gedanken, die ich gar nicht denken will. Ich stell mir vor, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich will vor dir gehen, denn ich könnte es nicht ertragen. Ich will nach dir gehen, denn sonst bleibst du doch allein. Ich will vor dir gehen. Was mach sonst ich mit all den Fragen? Ich will nach dir gehen, denn du sollst nicht traurig sein. Ich will gar nicht gehen, will noch mehr Jahre, Tage, Stunden. Ich will niemals gehen, nur wenn jemand mir verspricht, dass auch wenn wir gehen, das Glück mir bleibt, das ich gefunden, dann will ich mit dir gehen, dann will ich mit dir gehen. Wie viel wundervolle Lieben hat die Erde schon gesehen? Und wie viele davon dachten, einfach ewig zu bestehen? Doch was zählen unsere Wünsche? Was zählt unser Wille schon? Endet mit dem Abschied nicht die Illusion? Das, was ich mich heute frage, haben so viele schon gefragt, wenn sie nachts nicht schlafen konnten, Arm in Arm. Voller Liebe, voller Sorge, hielten sie den anderen warm und dachten, was man kaum zu denken wagt. Ich will vor dir gehen, denn ich könnte es nicht ertragen. Ich will nach dir gehen, denn sonst bleibst du doch allein. Ich will vor dir gehen, was mach sonst ich mit all den Fragen? Ich will nach dir gehen, denn du sollst nicht traurig sein. Ich will gar nicht gehen, will noch mehr Jahre, Tage, Stunden. Ich will niemals gehen, nur wenn jemand mir verspricht, dass auch wenn wir gehen, das Glück mir bleibt, das ich gefunden, dann will ich mit dir gehen, dann will ich mit dir gehen. Das ist's, was man sich ewig fragt und keiner wissen kann. Darum leben wir damit, so gut es geht. Und schicken hoffnungsvoll an irgendjemand ein Gebet. Voll Vertrauen auf einen guten Plan. Denn ich will gar nicht gehen, will noch mehr Jahre, Tage, Stunden. Ich will niemals gehen, nur wenn jemand mir verspricht, dass auch wenn wir gehen, das Glück mir bleibt, das ich gefunden, dann will ich mit dir gehen, dann will ich mit dir gehen. Deutschlandfunk. Wir kommen! Ja! Programmtipp. Es ist heute fast genau ein halbes Jahr her, dass eine Gruppe von 4 Männern zu einer Expedition aufbrach, die sie bis weit in den südamerikanischen Dschungel führte. Sie wollten herausfinden, ob es an einem Ort, den wir alle nur als die vergessene Welt kennen, auch heute noch lebendige Dinosaurier gibt. Das hier liest sich spannender als jeder Sherlock-Holmes-Roman. Sir Arthur Conan Doyle würde niemals derartigen Unsinn verfassen. Es läge unter seiner Würde. Die vergessene Welt von Arthur Conan Doyle. Ein Klassiker der Abenteuerliteratur. Teil 1. Heute Abend im Mitternachtskrimi um 0.05 Uhr. Was ist jetzt? Fortsetzung folgt. Na, das darf doch wohl nicht wahr sein.